Hallo ihr Lieben, eine kleine Überraschung zu sagen. Ich hätte ganz vergessen, all denjenigen, die dem Podcast zuhören, ich meine, wer lädt sich schon einen Podcast auf die Festplatte und hört ihn dann nicht an? Falls es solche Leute gibt, bitte im Forum melden, würde mich jetzt mal interessieren. Ja, ich wünsche euch nochmal nachträglich frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben. Schöne viele Geschenke hattet ihr hoffentlich. Ich bin reichlich beschenkt worden und zwar auch mit dem ersten Firefly-DVD-Set, also mit dem ersten, naja, egal, na, ihr wisst schon, mit dem deutschen Firefly-DVD-Set. Darüber gibt es dann in der nächsten regulären BK-Sendung noch einen Bericht, denn da ist einiges, was mir nicht so ganz gefällt. Und darüber hinaus wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass am 28.12. es einen großen, großen Jahresrückblick geben wird, 2 Stunden lang. 2 Stunden lang im WK-Magazin auf Radio Duplex, www.radioduplex.de, und da gibt es dann einen Link auf die Sendung, beziehungsweise schaut im Sendeschema nach, da gibt es dann auch immer die Ankündigung, wann was da läuft, am Mittwochabend 20 bis 22 Uhr, 2 Stunden lang das WK-Magazin. Und es gibt noch eine Meldung, die zu spät kam für die WK-Sendung, aber die ich dann doch noch unters Volk bringen möchte. Und zwar ganz aktuell, Kabel 1 wird am 30. und 31. Januar die Peacekeeper Wars zeigen. Das ist ein Zweiteiler, der das vorläufige Ende der Serie Farscape signalisiert. Beziehungsweise es ist so ein Nachklapp, ein Geschenk an die Fans sozusagen, die ja versucht haben, nochmal eine 5. Staffel von Farscape und so weiter und so fort. Aber das Die Serienhistorie bekommt ihr dann noch beim WK-Magazin auf die Ohren geballert. Nur ganz kurz an dieser Stelle der Hinweis. 30. 31. Januar, Kabel 1, 20.15 Uhr, deutsch synchronisiert. Ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Und ich freue mich jetzt schon auf die Weihnachtsepisode von Doctor Who. Die fliegt mir gerade zu. Und darüber freue ich mich natürlich auch. CD Wow hat momentan Lieferschwierigkeiten bei Serenity. Das heißt, meine DVD gibt es erst ab dem 29.12. vermutlich. Ist noch ein bisschen hin, aber zeigt, dass die DVD gut verkauft ist. Also, ich vermute mal, es wird einen zweiten Kinofilm geben, aber Näheres dazu dann demnächst in der Sendung selbst. Genau. 28.12. schön merken. Und dann, richtig, wenn wir schon bei Doctor Who sind, gibt es natürlich noch eine Sondersendung, denn 2 Stunden WK kann ich nicht in die Wiederholung reinfließen lassen. Da würde ich den anderen Sendungen am Samstag und am Dienstag zu viel Platz wegnehmen. Das geht also nicht. Deswegen gibt es da dann eine kurze Einführung ins Doctor Who-Universum. Ich habe mich bemüht, das relativ kurz und knackig zu machen. Ob es mir gelungen ist, müsst ihr euch am Samstag und am Dienstag diese Woche, also nach dem 28.12. wäre, ja, Moment, ich muss es mir eben nachsehen, was das für ein Termin wäre. Heute Silvester? Ist das wirklich schon die Silvester-Ausgabe? Unglaublich. Wie gesagt, 28.12. auf jeden Fall der Jahresrückblick am Mittwoch. Und dann das ist Silvester, sehe ich gerade, am Neujahrstag, am 1. gibt es dann die sozusagen eine neue Sondersendung zu Doctor Who, The Christmas Invasion. Darüber werde ich zwar noch nicht allzu viel sagen können, ich habe aber mich schon etwas vorbereitet darauf. Ihr werdet dann sozusagen ganz gemächlich in die Welt von Doctor Who eingeführt. Falls ihr euch dann schon mal die Serie auf Pro7 ansehen wollt. Da ist mir leider noch kein Sendedatum bekannt, aber irgendwann kommt das auch sicherlich. Und die Sendung wird dann nochmal am 10., am 3., so, Entschuldigung, am 3. Januar nochmal wiederholt. Also, Jahresrückblick, 28.12., Doctor Who Sondersendungen am Neujahrstag und am 3. Und die gibt es dann auch wieder als Podcast und es gibt auch den Jahresrückblick als Podcast. Die Weihnachtssendung, die jetzt die Tage gelaufen ist, wohl eher nicht. Und deswegen hier diese kleine Announcement. sozusagen, falls ihr die mitgekriegt haben solltet. Das war eine überwiegende Musiksendung. Das lohnt sich erstens nicht mit 32 kW noch als Podcast online zu stellen. Und da war auch ein paar Sachen, die GEMA-lizenziert sind. Und ihr wisst ja, Podcasts, GEMA, momentan nicht so gut. Vielleicht ändert sich das ja im nächsten Jahr. Da ist die GEMA ja am Gucken und am Köchern. Aber wie gesagt, nur ganz der kurze kleine Hinweis darauf, dass es halt etwas sondersendungsmäßiger, wie auch immer, werden wird die nächste Woche. Nochmal 28.12. 2 Stunden. Wir schauen zurück auf das fantastische Jahr, auf die Highlights. Was war, was ging so gar nicht? Wer hat die goldenen Himbeeren bekommen im letzten Jahr und so weiter und so fort? Dann am 1. und am 3. gibt es nochmal die Doctor Who Sondersendung. Wie gesagt, ich habe mich bemüht, das Ganze kurz und knapp zusammenzufassen. Das ist bei Doctor Who gar nicht so einfach, denn der Mensch hat ja. Die Serie ist lang, hat eine sehr lange Geschichte und ich habe versucht, das relativ knapp auf 1 Stunde zu reduzieren, mit ein bisschen Musik dazwischen, aber auch nicht allzu viel. Und wie gesagt, auf jeden Fall reinschauen, reinhören, würde mich freuen. Und dann wäre es auch nett, wenn ihr mir Feedback geben würdet im Forum http://forum.radioduplex.de. Da bin ich jederzeit ansprechbar oder schickt mir eine PM, wenn ihr euch registriert habt oder was auch immer. Genau, ich wünsche euch dann noch einen guten Rutsch. Wir hören uns, wie gesagt, zum 28. wieder, zum 1. und zum 3. Und bis dahin habt eine schöne Zeit und schon mal vormerken, 30.01., 31.01. Farscape The Peacekeeper Wars auf Kabel 1, Deutschland-Premiere, sollte man nicht verpassen. Tschüss!